jetzt Schluss! Aufhören! Ruhe hier! So, was spinnt ihr? Schluss! Aus! Sofort! Ey, das ist jetzt das Zehnte! Du bist bei deinem Kumpel, der Kumpel da schwitzt! Nee, scheiße, gib die Schnauze voll! Das war der erste Eingriff, komm, mach mal mit hier! Nee, überhaupt nicht! Ich nicht? Nee! Bist du okay? Kannst du dir hören, Baby? Ja, das hört man aber. Was? Ja, das hört man sehr wohl. Kann gleich nicht mehr. Kinder, hört einfach auf, macht Pause. Und dann? Möchtest du trinken? Nein, ich trinke immer Sekt in Berlin. Lass es sein, ich hab den Sekt in Berlin. Schluss! Aus! Sofort! Arsch! Hilfe, Hilfe!